Füße aus der Suppe, die Gäste kommen. Ja, hallo, ihr Hundensüßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zur Musik aus Flingernort, von und mit Sam Hoppenstedt und Casalabonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Und heute an meiner Seite der Tobi und Sam Hoppenstedt. Guten Abend, ihr beiden. Hallo. Hallo. Und Katha, worüber reden wir heute? Ich glaube wirklich, wir sollten uns so langsam, aber sicher mit dem Gedanken vertraut machen, dass übermorgen Weihnachten ist. Ja, das ist aber erstmal der Heilige Abend. Zeit zur Besinnung also. Zur Besinnung und natürlich zur Freude. Und da wir uns ja in der letzten Zeit mit drei Themen befasst haben hier in Düsseldorf, besteht da auch richtig Grund dazu. Fortuna Düsseldorf ist Wintermeister. Statt Herbstmeister, Wintermeister. So wurde Fortuna in der Bild-Zeitung genannt. Wintermeister. Nachdem ja gerade von der schreibenden Zunft erhebliche Kritik an der bis dato sehr guten Arbeit des sportlichen Vorstandes und der Mannschaft geübt wurde. Naja, gut, okay. Lassen wir das. Wir haben kurz vor Weihnachten und Fortuna Düsseldorf steht auf Platz 1 der Tabelle. Und das dank der hervorragenden Leistungen von Team und Trainer. Punkt. Und noch eine Kleinigkeit ist schon noch. Der Parkplatz am Bahnhofsvorplatz ist wieder komplett befahrbar. Und damit das Chaos am Vorplatz beendet. Genau. Und noch eine schöne Sache. Die Verlängerung der Linie 701 bis zum ISS-Dome ist fast fertig. Es gibt bereits die ersten Testfahrten der Rheinbahn. Boah, und die hat sogar Wort gehalten. Genau. Genau so wie bei uns. Wir halten immer Wort, denn ihr hört jetzt hier immer die Musik, die man sonst nirgendwo hören kann. Und dazu gibt es Comedy von der Twin Comedy. Und die Musik ist heute etwas besinnlicher und zum Teil auch etwas älter. Aber sind wir ja alle, ne? Oder? Also bitte. Ja. Früher war alles besser. done the best I could. Though I've been misunderstood by the village. Small town running deep into the woods, the townspeople search. Es ist fast, als wenn das verlorene Paradies zurückgekommen wäre. Wenn man dazu die Musik hat. Musik aus Flingern Nord. Der Tramp, Magda, der Tramp, das ist ja und jetzt genau das Gegenteil von einem Pazifist. Das ist doch ein echter Reaktor, ein Rektor. Das heißt Reaktionär, Herbert. Ah. Und an deiner Stelle würde ich das mit den Fremdwörtern endgültig einmal sein lassen. Du blamierst dich überall nur. Wann denn? Reaktor, Pazifist. Na, alleine schon, als du bei Dr. Hackedicht angerufen meinen Termin abgesagt hast, wegen meiner Mensa-Konstruktion. Soll der denken, ich wäre an der Uni zum Essen? Der konnte sich doch genau denken, was gemeint war. Schließlich muss jeder Arzt den hippokratischen Eid schwören. Jetzt sprichst du mal was richtig aus, weißt aber nicht, wovon du redest. Doch, der schwört das bei allen Nilpferde. Herbert, manchmal denke ich, du masturbierst so oft. Martha, das sagst du nur falsch. Das ist Englisch und ist richtigerweise du masturbier. Herbert, hier ist wirklich nicht mehr zu helfen. Ach, Martha. Thank you. 殿様メンバーはジャンキー大山です。 Also, Sie schalten jetzt sofort um zur Musik aus Flinger Nord. Aber, Sie werden auch schon nicht bis 1000 zählen, wenn ich das nicht tue. Ja, so weiter! Herbert Strzewski, Zeit für Gehirnjogging. Martha, ich verliere ja nur immer. Das ist ja das Schöne. Wie, was? Ich sagte diesmal bestimmt nicht, Herbert. Ach. Gesucht werden Worte, die die Endung N-U-S beinhalten. N-U-S. Ich fange an. Sinus. Minus. Plus. Herbert mit N-U-S am Schluss, wie zum Beispiel Venus. Uranus. Neptus. Oh, was heißt Neptun, Herbert? Komm, wir versuchen es noch einmal. Tetanus. Daunus. Abfluss. Herbert, da fehlt immer das N im Wort. Letzte Chance. Bonus. Anus. Kopernikus. Ach, Herbert. Wie, ach, Herbert? Da war doch ein N drin in Kopernikus. Aber nicht am Schluss, Herbertinus. Tolle Schrippe, du. Ach, Herbert. Adventure.

beside every turning leaf is the pattern of an old tree. The shape of our future, the shape of all our history. And out of the confusion, where the river meets the sea, came things I've never seen, things I've never seen. I was born. Like winter's freeze and summer's thaw, the wounds she gave me were the wounds that would heal me. And we'd be like the moon and sun, and when our courtly dance had run its course across the sky, and together we would lie. And out of the confusion, where the river meets the sea, something new would arise. Something better would arise. Ihr Rübensüßchen, so schnell kann eine Stunde vorbei sein. Ja, wenn ihr... Ich weiß nicht, welcher Teufel euch jetzt bereitet. Wenn ihr uns etwas schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen mit eurer E-Mail an sb@düsseldorf.de oder an katalabonte@yahoo.de. Und wie immer an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt uns jeden ersten, dritten und vierten Freitag hören, wenn man uns lässt. Und auch wenn es einen fünften Freitag gibt, immer um kurz nach neun, es sei denn, die Fortuna oder die DEG spielen und werden übertragen. Wir wünschen euch ein schönes Weihnachtswochenende mit vielen schönen Stunden und schönen Weihnachtsüberraschungen. Ja, und immer daran denken. Was Gutes kommt wieder. Tja, selbstverständlich. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Sing a bell, sing a bell, sing a bell.